Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht bei mir ist Uwe und Uwe ist 25 Jahre alt. Ja, moin, guten Uwe. Morgen. Ja. Um was geht's? Ich wollte erstmal Glückwunsch zu deiner Sendung sagen. Das ist aber sehr nett von dir. Ja, also ich versuche sie so oft wie es mir möglich ist anzugucken. Ja. Also sie ist echt geil. Sehr nett von dir. Ein guter Anfang heute für die Sendung, so ein nettes Kompliment. Ja, also. Ich wollte mit dir über die Fußball-Weltmeisterschaft reden. Ja, nein. Weißt du, warum ich das sage? Warum ich so reagiere? Weil ich doch überhaupt gar kein Fußballfreak bin. Und soll ich dir noch was verraten? Halte ich es fest. Ich habe nicht ein einziges Spiel gesehen. Oh. Ja. Nicht mal das Schlussspiel. Das Finale Deutschland-Brasilien. Da habe ich noch gepennt. Oh. Ja, ich weiß, dass ich mich jetzt auch unbeliebt mache, aber da muss ich jetzt durch. Ich bin im Großen und Ganzen auch nicht unbedingt so der Fußballfreak, aber die Form, die Weltmeisterschaft, die hat mich schon sehr interessiert. Hast du denn alle Spiele gesehen? Nein, also ich habe mir, von den deutschen Spielen habe ich mir eigentlich nur das Endspiel angeguckt. Ach so, na, da bist du ja auch nicht so ein Freak. Also, ich dachte jetzt, du wärst so. Und von den anderen Spielen haben wir zum Beispiel, das erste Spiel, was ich mir angeguckt habe, war Südkorea gegen Polen. Ja? Ja, also wie die da die Polen abgezogen haben, das war ja wohl wirklich heftig. Weißt du, ich muss aber auch zu meiner Entschuldigung sagen, es lag auch ein bisschen an der Zeit. Ja, ich weiß, halb zwei. Ja, oder manche wurden ja auch früh morgens oder irgendwie so um neun oder so. Halb neun. Ja, ich habe ja nun einen ganz anderen Lebensrhythmus, da liege ich noch im Halbkoma um die Zeit. Kann ich mir vorstellen. Deshalb habe ich das so nicht verfolgt. Wahrscheinlich, wenn es normal abends gelaufen wäre, hätte ich es auch angeguckt. Weil da bin ich auch Patriot und will natürlich auch, dass die Deutschen gewinnen. Warst du denn am Anfang optimistisch, dass Deutschland das schafft? Oder hast du gesagt, nee, die nicht, die schaffen das nicht? Na, also, bei mir war es so, ich wusste ja, dass mich mal Ziel 8 die Finale hatten. Ja. Ja, und wenn man so die letzten zwei Weltmeisterschaften davor betrachtet, beides mal Viertelfinale rausgeflogen, da habe ich gedacht, ja, Viertelfinale oder fliegen die gegen die USA raus. Ja. Das war so meine Gedanken. Aber als sie dann auf einmal weiterkamen, was ist denn jetzt auf einmal los? Hast du dich gefreut? Ja, natürlich. Schade, dass sie jetzt das Spiel verloren haben. Ja. Ich habe es mir hier in Bremen beim Hauptbahnhof. Ach, du warst sogar draußen, also nicht zu Hause, alleine im stillen Stübchen. Nein, außerdem in meiner Wohnung, da kann ich sowieso kein Fernsehen gucken. Warum nicht? Ich ziehe jetzt demnächst um, von Kurbringen zur Neustadt. Aha. Und mein Fernseher habe ich an einen Freund geliehen. Ach so. Wie war denn, du hast es draußen da in Bremen auf der Straße geguckt. Im Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof, ja. Wie war die Stimmung? Also das war so ein kleiner abgesperrter Bereich, aber der Bahnhofsbetrieb ging trotzdem ganz normal weiter. Ja, und die Leute waren natürlich... Ein kleiner abgesperrter Bereich, also die Stimmung war bombastisch. Glaube ich. Bis zur 65. Minute. Das glaube ich, als das dann passierte mit Kahn. Nein, bis zur 65. Minute. Ach so, bis zum Schluss. Das war alles in Ordnung, aber dann das 1:0. Oh, was war ich da wütend. Ausgerechnet im Endspiel. Ja. Findest du denn auch, dass Herr Kahn der ist doch gekürt worden zum besten Fußballer der WM, ne? Ja. Dass er das zu Recht verdient hat? Also so, was ich so in den Nachrichten verfolgt habe, weil Nachrichten gucke ich ja sehr gerne. Ja. Ja, also da hat Oliver Kahn, der hat da gehalten bis zum geht nicht mehr. Also ich finde auch, also obwohl ich das gar nicht... ohne Oliver Kahn wäre es gar nicht so weit gekommen. Genau. Also, ich habe nicht viel Ahnung vom Fußball, aber ein bisschen haben wir es geplaudert. Das war sehr schön. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist, Uwe, und bleib uns treu mit der Sendung, beim Gucken der Sendung. Das versuche ich, so gut, wie es mir möglich ist. Dir alles Liebe und Gute. Ich habe eine Frage. Bitte. Wie lange geht eigentlich die Sommerpause? Bis Ende August. Ah. Jetzt muss ich aber meine Fernsehzuschauer begrüßen, Uwe. Und wir verabschieden uns, okay? Jetzt ist er weg. Also, meine lieben Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Bitte die kleine Verspätung zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer mittwochs eine freie Themennacht. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann nur zu, ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111, oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Das ist übrigens jetzt die vorvorletzte Sendung vor der Sommerpause. Nächste Woche gehen wir in die Sommerpause. Also wenn ihr Lust habt, diese Woche noch mit mir zu reden, dann versucht's durchzukommen. Mike ist mein nächster Anrufer und Mike ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, hallo. Hallo Mike. Um was geht's? Es geht eigentlich um das Thema von gestern, ne? Ja. Da ging es um Selbsttötung. Ja. Und mich hat das, was die letzte Anruferin da gesagt hat, das hat mich wahnsinnig bewegt, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Selbstmörder überhaupt gar nicht zu verstehen sind und ich da auch überhaupt gar kein Verständnis dafür habe. Aber als sie das erzählt hat von ihrem Mann, und der im Koma liegt, das hat mich fürchterlich bewegt und hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Mhm. Also die Geschichte ist, dass wir gestern einen Anruferin hatten, ganz am Ende der Sendung, deren Mann durch einen zu spät behandelten Herzinfarkt im Wachkoma liegt, schwerst Pflegefall ist und die Frau so verzweifelt war und sagte, dass sie lange darüber nachgedacht hat, sich gemeinsam mit dem Mann umzubringen, weil der Mann, der selbst im Behindertenbereich immer gearbeitet hat früher, gesagt hat, er möchte nicht so leben. Irgendwann mal. Ja, ja. Und das war schon sehr ergreifend und mich hat das auch sehr bewegt, was die Anruferin gestern erzählt hat, ja. Ja, weil mich das im Grunde genommen ein bisschen geärgert hat, weil so viele da angerufen haben, die gesagt haben, ah ja, ich muss mich jetzt auch ganz dringend mal eben schnell selber ums Eck bringen, die im Grunde genommen aber alle einfach nur eine Therapie brauchen, wo es gar nicht wirklich um Selbstmord geht, sondern einfach nur um einen Hilfeschrei. Und ich habe das nun vor 5 Jahren mit meinem Freund mitgemacht, der sich damals das Leben genommen hat. Und war das dann ein guter Freund oder dein Partner? Das war mein Lebensgefährte. Dein Lebensgefährte. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und er hat sich das Leben dann selbst genommen? Der hat sich selber genommen und ich weiß auch bis heute nicht warum. Ja. Der ist... Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Hast du ihn gefunden auch? Ja, er hat dafür gesorgt, dass ich ihn finde. Wie hart? Ja, ich... Habt ihr zusammen gewohnt? Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt, aber ich hatte den Schlüssel für seine Wohnung. Mhm. Und wir haben einen sehr engen Kontakt gehabt und er hat sich einen Tag rausgesucht, an dem er wusste, dass ich auch nicht zufällig noch vorbeikomme. Mhm. Und wir haben immer in der Früh telefoniert und da habe ich ihn nicht erreicht und bin dann von der Arbeit aus am Vormittag hingefahren und habe ihn da gefunden. Wie hast du ihn vorgefunden? Ich bin in die Wohnung rein und da sieht man direkt auf das Badezimmer zu und da lag er in der Tür drin. In der Tür, im Türrahmen? Der Badewanne wieder ausgestiegen und ist da in der Tür zusammengebrochen. Und war, als du dort ankamst, war er bereits verstorben? Ja, da war er schon lange tot. Gott im Himmel, was macht man denn in der Situation? Man kommt in die Wohnung des Freundes und er liegt tot vor einem. Man sieht, er hat sich die Adern aufgeschnitten. Was macht man denn da? Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Es ist so heftig, dass ich... Wohnung rein und wusste ja auch im ersten Moment nicht, ob er überfallen worden ist oder... Ja, genau. War mir ja nicht klar, ob er mich umgebracht hat. Ja, genau. Und habe aber dann sehr schnell gesehen, die Wohnung ist aufgeräumt und am Tisch liegen das Testament und die vielen Abschiedsbriefe, die er hinterlassen hat. Hast du dann nach einer gewissen Zeit des Sich-Sammelns die Polizei angerufen oder erst den Krankenwagen oder was? Nee, ich habe die Polizei gerufen. Ja. Ja, ja. Und das war ziemlich fürchterlich, weil die in solchen Fällen einfach, ja, erstens ungeübt und zweitens auch nicht sehr einfühlsam mit einem umgehen. Mhm. Also da ist man als Schwuler schlecht dran. Mhm. Er hat sich aus der Wohnung rauspraktiziert und gesagt, wenn Sie hier was haben, was Sie brauchen, nehmen Sie das mit, weil Sie kommen jetzt hier nicht mehr rein. Mhm. Ja. Das kommt dann noch dazu wahrscheinlich. Ja. Ne? Du warst schon, standst unter Schock und dann das auch noch. Ja. Du hast gesagt, er hat sich die Pulsadern dann aufgeschnitten. Ja. Das bedeutet ja, das stellt man sich als Laie ja so vor, dass er Unmengen an Blut wahrscheinlich verloren hat. Ja, natürlich, daran ist er auch gestorben, aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass das da aussieht wie in der Metzgerei. Wo hat er das denn verloren? In der Badewanne noch? In der Badewanne. Und natürlich hat er, als er ausgestiegen ist, Blut verloren, aber das war nicht so, dass es da bis an die Decke hochgespritzt wäre oder so. Das ist nicht so. Bist du dann hinterher, nachdem die Polizei dann weg war und es sich alles etwas beruhigt hatte, bist du dann wieder in die Wohnung gegangen? Ja. Später? Ja. Hast du das auch sauber gemacht? Nein. Da haben wir einen Reiniger beauftragt, wenn man das selber nicht machen kann. Ich hätte das gemacht, aber das haben wir dann Profi machen lassen. So, dein Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen warst, dein Geliebter, schneidet sich die Pulsadern auf und du weißt bis heute nicht, warum. Nein, ich weiß es nicht. Das liegt jetzt einige Jahre zurück, sagst du. 5 Jahre. Mhm. Er hat in seinem Abschiedsbrief hinterlassen, was ich damals im ersten Moment gar nicht verstanden habe, dass ihm das so leid tut, dass er mich so angelogen hat und alle anderen Leute auch. Inwiefern angelogen? Das wusste ich nicht. Das habe ich viel später erst rausgekriegt, als ich Kontakt zur Familie gekriegt habe. Nämlich? Er hat sich eine Lebensgeschichte erfunden. Er hat sich 6 Brüder erfunden und eine italienische Mama. Und das hat alles gar nicht gestimmt. Und er hat sich ein Musikstudium dazu erfunden und ich weiß nicht was noch alles. Das hat alles gar nicht gestimmt. Also eine komplette Fassade aufgebaut nach außen und dir das auch vorgespielt. Bei aller Bestürzung, bei aller Trauer, die man da empfindet, empfindet man da nicht auch als Partner sehr große Wut und Zorn, dass der Partner einem das antut und dass er das so gedreht hat, dass du ihn sogar noch findest? Das hat lange gedauert, bis ich das konnte. Ich bin fast 2 Jahre danach erst in Therapie gegangen, als ich gar nicht mehr konnte. Und diese Therapeutin hat mich genau dahin gebracht, mal drüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht wütend bin. Ja. Ob ich ihm nicht vielleicht einfach was vorwerfen muss. Ja. Denn er hat ja nicht nur sich ganz viel angetan, er hat sich sein Leben, er hat dir ja auch ganz viel angetan. Ja, und das ist auch das, warum ich mich gestern da gemeldet habe, weil natürlich glaube ich schon, solche Leute sind krank, wenn die das tun und sehen wohl einfach keine andere Lösung mehr, aber diese Verantwortungslosigkeit denen gegenüber, die da bleiben müssen, absolut, das kann auch ich so nicht verzeihen. Und das kann, also ich habe lange gebraucht, bis ich das sagen konnte, aber ich kann es heute und ich weiß heute, dass ich auf ihn ungeheuer wütend bin, weil er mir das angetan hat. Immer noch heute? Ja. Ja. Ja. Ich glaube, das muss sich wirklich jeder sehr, sehr, sehr ernsthaft überlegen, der in diese Richtung tendiert, was er seinen ganz nahen Menschen, seinen liebsten Menschen damit auch antut. Ne? Ja, weil man hat einfach keine Möglichkeit mehr. Da werden Tatsachen geschaffen, die einfach nicht mehr zu umgehen sind. Ne? Da gibt's dann nichts mehr zu sagen. War das eine glückliche Zeit, die ihr miteinander hattet? Ja, natürlich. Eigentlich schon, eigentlich. Aber eigentlich wahrscheinlich nicht für ihn. Das hätte er es ja nicht getan. Ich denke mal so, es ging ihm ein halbes Jahr vorher fürchterlich schlecht, aber eher so von der beruflichen Seite her. Und dann ging es ihm wieder sehr gut und es hat sich beruflich alles geklärt und er war in diesem letzten halben Jahr eigentlich sehr gut drauf. Ich denke aber heute, dass das der Punkt gewesen ist, als er beschlossen hat, dass er sich das Leben nimmt. Weil dann die Probleme einfach nicht mehr da waren, die Probleme, die er damit hatte, dass er schwul war, dass seine Familie das nicht wusste. Und dadurch, dass das für ihn auch zum Problem geworden ist, dass er sich so eine Fassade aufgebaut hat und dann nicht mehr genau gewusst hat, wem er was erzählt hat. Ne? Ja. Also es ist ja immer die Frage, warum baut jemand so eine Fassade auf? Ja. Was steckt dahinter? Ja. Und dann, wie du gerade sagtest, hatte er wahrscheinlich nicht mehr die Kraft, die Fassade aufrechtzuerhalten. Ja. Und hatte vielleicht auch Angst, den anderen dann die Wahrheit zu sagen, dir zum Beispiel die Wahrheit zu sagen. Ja. Nach 5 Jahren immer noch Wut. Oder nicht nach 5 Jahren, die Wut kam ja später erst. Ne? Die Wut kam später erst und die Wut ist natürlich nicht mehr so akut, aber ich muss mir das auch heute noch gelegentlich sagen, dass mich das wütend macht, was er da getan hat. Aber ich finde das auch wirklich berechtigt. In dem Moment, als du das gerade erzählt hast, was dir da widerfahren ist, schoss mir sofort durch den Kopf so die Idee Wut. Da ist man auch wütend. Ja. Natürlich ist man zu Tode betrübt, aber in Angesichts des Unglückes, man ist auch wütend. Ja, ich habe das erst nicht zugelassen, weil das einfach so mit Pietät und Trauer und was man da verloren hat, und schrecklich, habe ich mir das nicht zugelassen. Das, glaube ich, geht vielen so. Ich wünsche dir, Mike, dass du diese Wut auch irgendwann oder bald los wirst. Ich glaube, dann erst hast du richtig Abstand zu der ganzen Geschichte genommen. Ich glaube nicht, dass man da wirklich Abstand nimmt. Man lernt damit zu leben, aber begleiten tut einen das, glaube ich, bis ans Ende seiner Tage. Ja, das glaube ich schon auch. Aber es wird irgendwann ein Teil der Vergangenheit, ja, und je mehr Zeit vergeht. Hast du wieder eine neue Beziehung gefunden? Ich hatte eine Beziehung, die ist aber auch in die Brüche gegangen. War zu schnell danach. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wünsche dir alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, Mike. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, wenn ihr faxt. Das passiert immer wieder. Ich habe so oft schon gesagt, Mann, und dann kriegen wir ein tolles Fax und da will jemand mit mir reden. Und die Kollegen wollen zurückrufen und es steht keine Telefonnummer drauf, sondern manchmal nur eine Faxnummer und dann ist dieses Gezwirpe in der Leitung und man kann nichts machen. Ronald, 28 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian, ja, grüß dich. Ronald, guten Morgen. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist ein bisschen, ich sag mal, konfus und durcheinander. Und zwar ging es darum, ich habe am 28. Mai Geburtstag gehabt, ja. Und meine Frau hat mir gesagt, so, auf, ich erfülle jetzt einen Wunsch, such dir was aus. Und sage ich, hab was auf, ich möchte ein paar Fotos von dir haben, hast du Lust da drauf, ja? Fotos von ihr, von der Frau? Ja, genau, von meiner Ehefrau. Wahrscheinlich, etwas. Ja, genau. Aber keine perversen oder ganz normale. Schöne, also erotische Fotos. Genau. So. Ja, und dabei haben wir natürlich Alkohol getrunken. Der Sohn war auch schon gut untergebracht bei einer Freundin. Kurz gefragt, wie alt ist der Sohn? Vier. Vier. Wie lange seid ihr verheiratet? Knapp 6 Jahre jetzt im August. Okay. Also. Und dann auf jeden Fall sind wir dann auch mal irgendwann ins Bett gegangen. Ja, und dann hatte ich gesagt, ja, wie ist jetzt, sollen wir jetzt miteinander schlafen? Oh nee, sagt er, habe ich jetzt keinen Bock. Ja, dann habe ich weiter und weiter und weiter auf sie eingeredet. Aber die Fotos hattet ihr schon im Kasten? Die Fotos waren alle schön in Digitalkamera auf dem Computer, war auch schon alles perfekt. Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, nach einer halben Stunde betteln, ja komm, ist egal jetzt. Ja, und dann mittendrin sagte sie auf einmal, pass auf, ich habe doch keinen Bock. Ja, und dann ist bei mir irgendwie so eine Sicherung durchgeknallt. Nämlich? Ja, ich habe weitergemacht. Ich wurde ein bisschen grobber dabei. Ich sag mal, ich hab sie jetzt nicht geschlagen oder gewürgt oder irgendwas. Ich habe sie einfach nur härter angefasst. Ja. Hat sie sich gewehrt? Ich sag mal, meine Frau, wie soll man das sagen, ist zierlich, sie ist schlank und sie hat sich gewehrt, aber sie hat nicht wirklich Chancen gehabt. Ja. Hat sie verbal sich gewehrt? Hat sie sich beschimpft, gebrüllt, geschrien gar? Ja, sie hat sehr geweint, sie hat geschrien und sie hat versucht zu treten, nur es gelang ihr nicht. Also sie hat das heißt, wenn man es jetzt klar ausdrückt, dass du deine eigene Ehefrau vergewaltigt hast. Ist richtig, genau. Das ist richtig. Und dann, wie ging es weiter? Ja, das ganze Schauspiel damit hat ungefähr eine Minute gedauert. Dann bin ich irgendwie aufgewacht und habe gedacht, oh Mann, was machst du hier eigentlich für eine Scheiße? Du hattest auch reichlich getrunken, ne? Ich habe, ja... Klar, aber ich sag mal, ich will jetzt nicht alles auf den Alkohol schieben. Nee, aber ich frag's nochmal, um sich die ganze Situation wirklich realistisch vor Augen zu halten, ja. Ist richtig. Ich hatte viel getrunken, sie hatte einiges getrunken, aber ich war nun mal mehr dabei. Ja, und dann bin ich aufgewacht halt, wie gesagt, und ja, dann stand ich da und wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Sie am Blättern gewesen, ohne Ende, und das Einzige, was ich dann gemacht habe, Sachen gepackt und ab. Weg. Einfach weg. Ja, und dann... Wir haben wieder miteinander telefoniert und alles und dann hat sie wieder gesagt, ja komm zurück, wir versuchen es nochmal, aber bitte lass mich in Ruhe. Wie lange warst du denn weg? Wie viele Tage? 3 Tage. 3 Tage. Ich konnte auch nicht länger bei meinen Eltern bleiben, die sind umgezogen, die haben kein Zimmer mehr. Also ja, sie hat gesagt, komm zurück, aber lass mich in Ruhe heißt, lass deine Finger von mir. Ja, lass mich komplett in Ruhe, lass uns über das Thema nicht weitergehen. Ja. Lass uns einfach abwarten. So, der Vorfall war, sagtest du, am 28.05. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Du bist dann wieder zurück. Bist du jetzt auch noch in dem Haushalt? Nein, es hat sich nämlich wieder was ereignet. Und zwar klappt es eigentlich einigermaßen gut, mal nicht gut. Wir waren auch beim Eheberater und alles, 3-mal. Ja. Und wir hatten uns aber, ich sag mal, jede zweite Nacht voll in die Wolle, bis nachts 4-5 Uhr, ja? Und eines Tages kam ich mal 4 Stunden bis eher von der Arbeit und da habe ich sie mit einem anderen Mann im Bett erwischt. Aha. Allerdings nicht, wo sie gerade miteinander zugange waren, sondern ich habe sie erwischt, wie er sich gerade die Hose angezogen hat. Mhm. Er hat nur noch einen Slip angehabt und ein T-Shirt. Mhm. Und ich sag mal, sein Penis war nicht gerade wirklich klein. Mhm. Und sie kam raus und hat sich den oberen Hemdknopf zugemacht. Mhm. Ja, da war ich natürlich perplex, wusste natürlich nicht, was Taco ist. Mhm. Und habe gesagt, so, wenn war was? Nee, sagte sie, es war nichts. Dann so. Sag ich dann dir, War was? Nein, es war nichts, nachdem du das gerade gesehen hast. Das ist doch ein bisschen albern. Ja, klar, aber ich habe ja nicht gesehen, wie sie miteinander geschlafen oder sich geküsst haben oder irgendwie sowas. Ja gut, und dann, wie ging es weiter? Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann geh bitte auf Toilette, dann lass mich gucken, ob da was war. Mhm. Hat sie auch sofort gemacht und ich sag mal, man sah nichts wirklich. Mhm. Also es hätte ja auch schon Feuer sein können, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir da wieder drüber geredet, wieder bis in die späte Nacht und sie schiebt dann immer, gib mir Zeit. Und ich sag mal, 2 Wochen später habe ich dann mal Jux und Dollerei auf ihr Handy geguckt, wegen einfach nur so, weil ich ja neugierig bin. Ich bin auch halt jetzt ein bisschen misstrauisch. Mhm. Ja, und da habe ich auch immer von dem Mann wieder gesehen, wo ihr eine Nachricht gestanden hat, ich liebe dich. Übrigens, diese Szene, der Mann hat sich dann angezogen und ist gegangen. Du hast mit dem gar nicht geredet. Doch, ich hab ihm was darauf gesagt. Ich habe ihm gesagt, er kann sich jetzt aussuchen, durch ein Fenster zu gehen oder durch ein Treppenhaus zu gehen. Mhm. Und da wir im zweiten Stock wohnen, hat er das Treppenhaus vorgezogen. Mhm. So, jetzt hast du eine Handynachricht bekommen, ich liebe dich. Also nicht du, sondern du hast es geguckt, angeschaut, dass deine Frau das bekommen hat. Genau. Und wie steht sie jetzt dann dazu wiederum? Ja, ich habe den Typen ja zurückgeschrieben. Mhm, nämlich? Ich habe ihm zurückgeschrieben, bist du dir sicher, dass du mich auch wirklich liebst? Ja, und dann habe ich von ihm eine Nachricht zurückgekriegt, im Moment nicht, ich werde mir mit meinen Gefühlen noch nicht so ganz klar. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, hör mal, du lagst mit mir im Bett, du hast mit mir geschlafen und alles, und dann bist du mit deinen Gefühlen nicht klar. Mhm. Ja, es war schön mit dir, es hat mir sehr viel bedeutet, aber ich weiß es noch nicht, vielleicht entwickelt sich in Zukunft. Verstehe, das war der Test, du hast dich ausgegeben als deine Frau. Genau. Und somit hast du jetzt die Wahrheit rausgekriegt. Ja, ob es jetzt Sex war oder er meinte nur, dass wir nebeneinander liegen. Naja, gut, da kommt es ja eigentlich fast auch gar nicht drauf an. Nein, kommt es auch nicht. Ja, und dann kam sie nach Hause und dann habe ich sie damit konfrontiert. Mhm. Und dann das Einzige, was sie sagte, sie guckte mich an, sagte, du Arschloch, raus hier. Mhm. Ja, und dann habe ich sie... Was ist jetzt der ganz aktuelle Stand heute? Ich bin gestern Nacht raus zu meinen Eltern. Mhm. Aber Ronald, was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, klingt denn wirklich ganz klar so, als wäre diese Ehe sehr, sehr, sehr gestört, wenn nicht kaputt. Ja, ist richtig. Vor dieser Geschichte mit den Fotos am 28. Mai und deinem Geburtstag, war denn da alles im Lot oder kriselte es da auch schon eher? Ich sag mal, alles im Lot war nicht. Sie wollte, weil ich bin nun mal Berufskraftfahrer. Mhm. Ich bin nicht die ganze Woche unterwegs, sondern nur täglich. Mhm. Und sie wollte halt, dass ich mich mehr um den Kurzen kümmere, mehr um den Haus. Also das heißt, es waren auch Spannungen schon in der Luft. Es waren Spannungen in der Luft, aber ich sag mal, alles, was man eigentlich wegbekommen hätte. Nun wart ihr, sagst du so leicht. Ihr wart ja, du sagtest vorhin, schon ein paar Mal bei einem Eheberater. Danach, aber erst nach dem Vorfall. Und das hat aber nicht viel gebracht. Nein, hat nicht viel gebracht. Warum hat das nicht viel gebracht? Ja, weil wir uns danach immer mehr gestritten haben und sie dann auf den Standpunkt gelebt hat, wieso soll ich denn zum Eheberater gehen, wenn du sowieso nicht raffst? Mhm. Und ich habe ihr auch heute gesagt, pass mal auf, dein Weg, das ganz alleine gehen, das ist zwar so ganz unschön, aber könntest du dir nicht vielleicht irgendwas anderes da noch zu ausdenken? Nein, ich gehe jetzt meinen Weg, ich mache jetzt, was ich will, basta. Also es kann ja auch sein, Ronald, dass das Resultat dieser Eheberatung war, wirklich, dass ihr klar wurde, dass ihr euch wirklich sehr weit voneinander entfernt habt und dass dadurch halt auch immer mehr Streit entstanden ist und sie sich vielleicht sogar noch einem anderen Mann umgeschaut hat. Eheberatung heißt ja nicht immer, dass sich das wieder kittet. Eheberatung heißt, dass man wirklich die Fakten auf den Tisch legen kann und sie auch sieht, was los ist mit der Ehe, mit den beiden. Ja, jetzt bist du ausgezogen, jetzt bist du wieder bei deinen Eltern. Da hast du eine Frau und hast ein Kind. Ist richtig. Und irgendwie alles ist im Moment zerbrochen. Und es ist richtig die Kacke am Dampfen, ne? Ja, ich sag mal, ich hätte auch wahrscheinlich gestern gut ins Thema reingepasst, weil ich stand nämlich schon vor dem Baum und war am Überlegen. Ja, aber wollen wir nicht so leichtfertig, ist mir gestern auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, wie leichtfertig die Leute immer davon reden, ja, ich will mir das Leben nehmen. Mein Gott, so schnell darf man sich das Leben nicht nehmen. Und das schon hab ich mir dann auch gedacht. Ja, Und du auch nicht, weil du auch nur ein Kind hast und du ja, genau. Verantwortung aber auch für dein eigenes Leben trägst. Nur so, was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt zu tun? Ich finde, dass ihr, ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass sie ganz radikal sagt, nee, ich will nicht mehr, ich habe auch keinen Bock mehr zu reden und habe keinen Bock mehr auf eine Beratung. Es kann aber auch sein, wenn du sie jetzt vielleicht mal eine Weile in Ruhe lässt oder wenn man ein bisschen alles abklingen lässt, mal eine Woche stillschweigt. Und ich würde ja sagen, man sollte immer alle Chancen nutzen, bis zur allerletzten, dass ihr dann doch nochmal zu einer Beratungsstelle geht. Ja, Domian, nur das Einzige, was mich daran stört, ist die Ungewissheit, ob das wirklich was ist oder nicht. Mit dem Typ oder was? Ja, das ist klar. Ja, aber da ist doch irgendwas. Es ist doch völlig egal, ob die nur wirklich einen richtigen Sex miteinander hatten oder nicht. Irgendwas ist da los. Das heißt, die haben irgendeine intime Beziehung. Wie intim sie auch sein mag, ist jetzt erstmal, finde ich, völlig egal. Und eure Ehe ist sehr, sehr gehandicapt im Moment und gestört. So, und das muss man halt alles klar ausdrücken und vor allen Dingen die Gründe finden. Ich finde, ihr solltet noch mal zu einer Beratung gehen. Ja, will sie ja momentan jetzt nicht. Gut, dann lass sie in Ruhe erstmal. Also meinst du, völlig in Ruhe lassen und gar nichts mehr sagen? Erstmal ja. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt so aufgeschaukelt, die Emotionen. Du bist gerade so ausgezogen. Da war Streit und da ist Wut und weiß ich was alles. Lass mal eine Woche vergehen. Da machst du nichts falsch. Und dann beruhigt sie sich auch und vielleicht kommt sie ja auch auf die Idee. Und dann kannst du sehen, ob ihr noch was gelegen ist an der Ehe. Denn wenn ja, dann wird sie ja auch versuchen und sagen, okay, komm, wir gehen den Weg jetzt nochmal. Ist meine Meinung. Ja, nee, du hast... Denke ich mal, das ist auch gut so. Wünsche ich alles Gute von Herzen euch beiden. Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Okay, mach's gut, tschüss. Werner, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hey, Domian. Hallo Werner. Erstmal gute Sendung. Dankeschön. Auch leider immer zu kurz. Naja, eine Stunde jeden Tag ist ja schon auch ganz gut. Ja, das stimmt. Also mein Problem ist meine Freundin, ja? 22 Jahre alt und sie hat, Probleme mit ihrer Figur, was ich eigentlich gar nicht so sehe. Für mich ist eine wunderschöne Frau und ich finde sie sehr, sehr sexy. Beschreib sie mir doch mal, wie groß ist sie? Über 1,80 Meter, knapp über 1,80 Meter und knappe 70 Kilo, nehme ich an, so über den Daumen gepeilt. Ja. Willst du mir nicht sagen, sie war halt früher schlanker und Aber für dich durchaus eine attraktive Frau, ja, die nicht gerade ein Knochengerüst ist, aber ein gut ansehnlich ist. Ja, sehr. Ja. Und das Problem ist halt, sie verfällt dann ab und an richtig in Depression schon fast, ja. Mhm. Also wenn wir uns dann verabreden, dass sie zu mir kommt, dann kommt schon mal vor, dass sie heult und sagt, so gehe ich nicht aus dem Haus, ich fühle mich so aufgeschwemmt und ich finde nichts zum Anziehen und das geht dann richtig extrem ab, dass sie dann auch wirklich dann wieder 3, 4, 5 Tage hungert oder wenn sie dann was isst, dass sie auch mal brechen geht, ja. Also habe ich noch gar nicht so lange her auch mitgekriegt. Und kommt das mal vor oder würdest du sagen, dass sie eigentlich wirklich auch essgestört ist und dass es fast eine Erkrankung ist, dass sie immer wieder ihr Essen erbricht? Ja, also das mit dem Erbrechen kommt mal vor, aber das mit dem Hungern oder täglich an der Figur rummosern, das ist eigentlich wirklich schon täglich und das ist massiv und sie hat sehr viel Druck auf der Arbeit auch und mit unserer Beziehung auch ein bisschen Druck, ja. Mhm. Da die Eltern das nicht wissen dürfen, dass wir zusammen sind. Ach so. Und die Familie ist nicht... Warum darf die Familie es nicht wissen? Ja, wir waren mal zusammen, waren kurz getrennt und und das Auseinandergehen war ein bisschen heftig für das Umfeld, sag ich mal, was eigentlich gar nicht so extrem war. Ja, es wurde alles ein bisschen extremer dargestellt. Mhm. Ja. Das heißt, seitdem haben die einen Hals auf dich. Ja, es wurde alles ein bisschen extremer dargestellt. Ich habe sie mal abgepasst vom Haus, weil ich mit ihr reden wollte. Sie hat das Handy ausgemacht und hat den Festnetzanschluss nebendran gelegt und mir wurde das auf der Seele, hat es gebrannt und ich wollte mit ihr reden, ja. Und okay, da müssen wir gar nicht groß vertiefen. Das heißt, da ist eine Familie, die will einfach nicht, dass sie mit dir zusammen ist. Und zusammen ich darf es nur nicht wissen, jetzt mal im Vorfeld, ja. Ist natürlich schon bescheuert, zum einen, und zum anderen übt das natürlich einen großen Druck auf sie aus. Ja. Du hast gesagt, sie ist unzufrieden mit ihrem Körper. Sie ist vermutlich, so wie du mir das gerade geschildert hast, hat sie wirklich eine Essstörung. Mhm. wirkt sich das so auf euer Intimleben aus? Schämt sie sich auch zum Beispiel vor dir, sich nackt auszuziehen? Ja, ja, klar. Das war am Anfang ganz schlimm, ja. Sie hat auch Probleme, sie geht jetzt nicht einfach mit mir ins Schwimmbad oder so. Sie sagt, so laufe ich nicht vor den Leuten Spalier, ja. Mhm. Oder sie geht nicht mit mir an den See oder so, ja. Mhm. Jetzt mittlerweile habe ich ihr probiert, weil es für mich, es ist so, ich bin Physiotherapeut, ich bin Masseur auf einer Beauty Farm. Bei mir kommen also wirklich täglich nackte Frauen und sie sagt immer, du hast immer die Chance, täglich auch was anderes zu sehen, ja. Mhm. Also mit besseren Figuren und, ja. Mhm. Und was ich sage, ist aber totaler Quatsch, ja. Mhm. Weil wenn du in dem Job bist, über eine längere Zeit, dann interessiert dich das gar nicht mehr. Das Schlaft ihr miteinander? Ja, natürlich, ja. Klar. Ja, aber dann ist sie wahrscheinlich auch da verkrampft, ne? Das ist nur im Dunkeln oder weiß ich, dass du nicht richtig gucken sollst. Und ja, dabei ist sie gar nicht, sie ist nicht mal pummelig, will ich nur nicht mal sagen pummelig. Sie hat für mich eigentlich eine granatenmäßige Figur. Gut, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja darauf an, wie sie sich empfindet und die daraus resultierenden Gefühle für sie selbst, ne? Ja, klar. Und sie sagt auch, dass sie mit dem Sex, mit der Lust, mit dem Sex, dass im Moment ein bisschen eingestellt ist, da sie kein gutes Körpergefühl hat, ja. Das heißt also eigentlich im Klartext, dass sie gar keinen Bock auf Sex hat und sie macht es viel zu Liebe. Mhm. Nee, wenig, weniger. Wie reagierst du? Du reagierst einmal darauf, dass du sagst, Mensch, Mädchen, du hast eine tolle Figur und du gefällst mir wirklich gut. Ja, wie reagierst du darauf, wenn sie Probleme mit dem Essen hat, wenn sie nichts isst, zum Beispiel, wie gehst du damit um? Ja, erstens probiere ich ihr halt zu zeigen, dass sie für mich die sexyste Frau ist auf der ganzen Welt, ja. Und zeige sie eigentlich wirklich, dass mir eigentlich keine andere Frau wirklich was bedeutet. Okay, ich meine aber jetzt die konkrete Situation, ihr sitzt zusammen am Tisch oder in einem Restaurant vielleicht und sie, du merkst, dass es da wieder irgendeine Verkrampfung bei ihr gibt. Sie will nicht essen oder ist vielleicht wie ein Spatz, nur ein ganz klein bisschen. Wie reagierst du darauf? Ja, das ist schwierig. Es kommt schon vor, dass ich koche oder so und dass er dann sagt, nee, sie mag nicht, klar, ja, was willst du da sagen? Dann kannst du sagen, ja, du musst jetzt essen, weißt du, das ist schon ein Problem. Sagst du das dann, du musst essen? Nein, ich sage, ich kann ja nicht sagen, du musst jetzt essen mit mir oder so, ja. Oder wenn sie kommt abends, ja, da ich ziemlich spät halt aus der Beauty Farm komme und dann esse ich meistens noch eine Kleinigkeit und sie isst dann nichts mehr, ja. Also Werner, ich glaube, dass man, wenn ein Mensch so ein Problem mit seinem eigenen Körper hat und wenn dahinter eine Essstörung, wie auch immer, es klingt ja so, wie du es beschreibst, wenn dahinter eine Essstörung steckt, bringt das überhaupt gar nichts. Diesen Menschen kannst du 100.000 Mal sagen, ich finde dich aber so schön, wie du bist. Dieser Mensch ist wirklich wie gefangen in sich selbst, in dem Wahn, dass er eben nicht schön ist und dass er unattraktiv ist. Ja, klar. Ich glaube, dass man als Partner da sehr wenig machen kann. Du hast eine sehr, sehr unerfreuliche Rolle, die du da im Moment inne hast. Man kann auch einen solchen Menschen natürlich nicht animieren oder ihn nicht drängen zu einem relativ normalen Essverhalten. Das geht genauso wenig, wie ihm aufzureden, du bist schön. Ja, klar. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man, wenn man so nah mit jemandem verbunden ist, der diese Probleme hat, dass man ihn immer wieder versucht, behutsam in die Richtung zu bringen, dass sie zu einem Therapeuten geht, dass sie sich behandeln lässt. Ja, ich habe ja vor 8 Tagen angerufen bei dir und darauf resultiert jetzt dieses Gespräch. Und jetzt in der Zwischenzeit, ja, hat sie zweimal einen Termin gehabt beim Psychologen. Mhm. Einmal ist sie eine halbe Stunde zu spät gekommen, da war es nur ein kurzes Blabla. Mhm. Mit der Psychotherapeutin und gestern hat sie das Date komplett ausfallen lassen, weil sie angeblich keinen Parkplatz gekriegt hat. Und das Schlimme ist, sie hat auch Mobbing auf der Arbeit, also sie hat wirklich Druck. Lass mich noch einen Satz sagen, wenn sie das ausfallen lässt, ein harter Satz, dann geht es ihr auch noch nicht schlecht genug. Das muss von ihr alleine kommen. Du kannst sie nicht dahin zerren zu dem Psychologen. Ja, klar. Da muss eine auch von ihr ganz allein. Aber sie ist ja nicht hingegangen. Sie ist ja nicht hingegangen klar. Jetzt. Ne? Ja, das heißt, letztendlich kannst du nur sagen, pass auf, Mädchen, du musst es alleine machen. Und sie muss das alleine auch, der Leidensdruck muss auch so groß sein, dass sie das von sich aus entscheidet, dahin zu gehen und sich damit auseinandersetzen. Mehr kannst du nicht machen. Es ist zermürbend, wenn man mit einem solchen Menschen zusammen ist, aber man kann nichts machen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es diesem Menschen noch schlechter geht, dass der noch mehr in die seelische Gosse absinkt, damit er sich selbst aktiviert und sagt, okay, ich brauche wirklich Hilfe, ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Therapeuten. Klar. Das ist das Schlimme, du kannst ihr letztendlich nicht helfen, außer dass du sie immer wieder doch darauf hinweist, geh zum Therapeuten. Aber das muss sie von sich aus tun, und auch wirklich aus Überzeugung und nicht nur für dich, dir zuliebe. Ja, weißt du, das Schlimme ist, du darfst keinen Druck ausüben, so ist weil es, genau. Sie hat schon Druck durch genau, die Situation absolut, absolut, mit ihr, ja. Durch das Mobbing auf der Arbeit und sie quengelt den ganzen Tag an ihrer Figur. Und das sind alles so, sage ich mal, Gewichte, die sie voll aus der Bahn wirft. Und das kommt, das bricht dann. Es gibt eine Phase, da ist alles super, da ist alles wirklich klasse und. Ich kann dir nicht mehr sagen, Werner, als dass du, im Prinzip machst du es ja schon richtig. Und hoffen, lass uns gemeinsam hoffen, dass sie den dritten Anlauf zum Psychologen wirklich dann auch ernst nimmt und dann auch dahin geht und hoffen wir, dass da eine gescheite Therapie dann rausfolgt. Das hoffe ich auch, ja, klar. Alles Gute euch. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Werner. Weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao. 1:36 Uhr auf die Sekunde. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Schnell 30 Sekunden rum sind. Jetzt haben wir 1:36 Uhr. Hier ist Radio 1 Live. Und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Freie Themennacht heute Nacht. Das ist die vorletzte Sendung vor unserer Sommerpause. Ab Montag sind wir in der Sommerpause. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, heute Morgen oder übermorgen. Und wenn ihr heute mit mir reden wollt, ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt bin ich verbunden mit Nicole. Und Nicole ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nicole. Um was geht's? Ja, also es geht darum, ich habe seit 2 Jahren eine Affäre mit einem Mann, der ist verheiratet. Und mein Problem besteht jetzt darin, dass ich mich ganz doll und ganz extrem in diesen Mann verliebt habe. Also das ist so weit, dass ich immer irgendwelche Heulkrämpfe kriege, dass ich dann anfange zu zittern, dass ich ganz entsetzliche Magenschmerzen habe und dass ich vor Kummer sogar erbrechen muss. Und das fast jeden oder jeden zweiten Tag. Wie, einfach so oder nur, wenn er nicht da ist oder wenn er absagt irgendwie? Nee, eigentlich immer, weil, also seit circa 2-3 Monaten haben wir uns nicht mehr gesehen, weil er den Kontakt abgebrochen hat. Er hat gesagt, dass er mich nicht mehr sehen will. Und, naja, eigentlich ist es immer so, weil... Wie alt ist dieser Mann? Er ist 20 Jahre älter als ich. 20 Jahre älter. Hat Familie, Kinder? Ja, der hat 2 Kinder, ist verheiratet und... Wo hast du den vor 2 Jahren kennengelernt? Ja, er war mein Fahrlehrer. Das ist ja wieder wie im Kitschroman. Nee, ja, das ist aber wirklich wahr. Und da hast du den Fahrlehrer verführt oder der Fahrlehrer... Nein, umgekehrt. Er hat dich verführt. Ja, ich denke mal eher umgekehrt. Eigentlich, na klar, es ist eine Sache, die von beiden Seiten kam, aber er hat den ersten Schritt gemacht und er ist eigentlich derjenige gewesen, der auf mich zugekommen ist. Dann lief das 2 Jahre, wahrscheinlich in absoluter Geheimhaltung. Richtig. Hm? Wer wusste davon? Eigentlich weiß keiner davon, außer meine beste Freundin. Die beste Freundin. Und aus seinem Umfeld wahrscheinlich überhaupt gar niemand. Nein. Wie oft habt ihr euch denn so getroffen? Also damals, als ich ein Auto hatte, da gab es Zeiten, da haben wir uns 2-3 Mal in der Woche gesehen. Dann auch nur mal einmal in der Woche, dann haben wir uns auch mal einen Monat gar nicht gesehen, das war immer ganz unregelmäßig. Immer so, wie er Zeit hatte und er musste ja immer darauf achten, dass seine Frau nichts mitkriegt. Ja, ja klar. Habt ihr euch dann bei dir, sofern du eine eigene Wohnung hast, getroffen? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Also das war unterschiedlich. Mal bin ich zu ihm gefahren. Das dann ging? Das immer, ja, naja, die Frau, immer wenn die Frau Nachtschicht hatte und er hat eine Tochter. Und dann war ich nie vor 22 Uhr bei ihm. Also immer dann, wenn die Tochter geschlafen hat. Oder jetzt, muss ich nochmal fragen, die wirklichen Anfänge, er war dein Fahrlehrer, habt ihr zum ersten Mal im Auto, in dem Fahrschulauto gefummelt? Ja, genau, so war es. Ehrlich? Ja. Ist ja heftig. Naja. Das heißt, ihr erster Sex fand im Auto statt? Ja, sozusagen. Mann, was für eine Marke. Ja, Nee, ach, was? Das Auto, ja. Wir fahren Golf. Im Golf. Der erste Sex im Golf. Aber wenn ihr euch dann getroffen habt, in die, während dieser zwei Jahre, gab es, das lief immer auf Sex hinaus? Letztendlich schon, ja. Also es war auch mal so, wenn in meiner Wohnung irgendwas nicht ging, dass er zu mir gekommen ist und halt irgendwas repariert hat oder dass wir auch Kaffee trinken zusammen gegangen sind. Aber ganz, ganz ohne Fummeln oder ohne Sex oder irgendwie ohne Zärtlichkeit war es nie gewesen. Hat er dir denn in diesen zwei Jahren irgendwann, gab es mal so eine Phase, dass er dir Hoffnung gemacht hat, ich verlasse meine Frau, die Kinder und wir bauen gemeinsam was auf? Also nie gesagt hatte das nie, aber ich habe mir das immer gewünscht und ich habe immer gehofft. So, jetzt und dann, nach zwei Jahren hat er mir dann halt gesagt, dass es nie so weit kommen wird und dass seine Familie für ihn im Vordergrund steht. Da fühlt man sich nicht gut, ne? Nee, das ist ganz schlimm. Da fühlt man sich verdammt ausgenutzt, ne? Ja, und in den zwei Jahren gab es auch nie irgendwelche anderen Kerle für mich. Also. Klar, du hast dich ganz auf den konzentriert. Ja. Jetzt hat er Schluss gemacht. Sag nochmal die Begründung, wie er es gesagt hat. Ja, also Schluss gemacht, ich weiß nicht, eigentlich ist es immer so, dass er drumherum redet. Irgendwie, wenn ich mit ihm reden will, dann blockt er immer ab und er hat zu mir gesagt, dass er halt manchmal 12 Stunden am Tag arbeitet und dass er sich um seine Familie kümmern muss. Und er meinte, tja, da muss halt irgendwas auf der Strecke bleiben und das bist eben du. Und das war so eigentlich der letzte Satz, den er zu mir gesagt hat. Was für ein krasser Satz, Nicole. Jetzt hat er dich, ich sag's jetzt mal ganz böse, jetzt hat er dich 2 Jahre ausgelutscht. Du bist die junge, das junge Mädel, jung und frisch. Und jetzt hat er seinen Spaß gehabt und jetzt schmeißt er dich weg wie ein Handschuh. Nein, also ja, genau, das Problem ist, der war ja auch arbeitslos ziemlich lange. Und jetzt hat er wieder eine neue Stelle bekommen. Und jetzt auf einmal, weil er mich nicht mehr sehen will und weil er sich nicht mehr meldet, jetzt habe ich die Angst, dass es da vielleicht eine neue gibt. Weißt du, was ich hoffe, Nicole? Was ich von ganzem Herzen hoffe? Was denn? Dass der eine neue hat. Nein, um doch, Gottes Willen. Weißt du nämlich warum? Weil dir das wirklich vielleicht endgültig die Augen öffnet. Eigentlich könntest du wirklich froh sein, dass er Schluss gemacht hat, dass du ihn los bist. Denn du hast keine Perspektive mit diesem Mann. Ja, ich weiß das, aber es war schon... Der Mann hat dich, ja, das darf ich mal sagen, du hast keine Perspektive mit dem Mann. Offensichtlich hat er dich wirklich ausgenutzt als frisches, junges Blut und hat sich ein Scheißdreck auch um deine Gefühle und um dein Herz gekümmert. Denn das musst du ja längst gemerkt haben, dass du dich wirklich in den verliebt hast und dass du andere Träume hattest. Darum hat er sich nicht gekümmert. Ja, das weiß er ja auch eigentlich, das habe ich mir oft gesagt. Und dann sagt er auch noch so einen Satz, ne, irgendwas muss halt auf der Strecke bleiben, dann bist du es jetzt halt, Nicole. Und den willst du haben? So einen Kerl willst du haben? Er weiß ja, dass ich ganz doll in ihn verliebt bin und ich habe ihm das auch immer gesagt. Aber was soll er denn noch mit dir machen, dass du dich ein bisschen entliebst? Das würde ich dir so wünschen, dass du von diesem Liebestrip runterkämst. Ich wünsche mir das ja auch, aber es geht nicht anders. Doch, da muss man sich anstrengen. Und zwar, indem man immer wieder die negativen Seiten der Person sich vor Augen hält. Und das ist in diesem Fall ja gar nicht so schwer, die negativen Seiten sich vor Augen zu halten. Ich vermute, dass du dich reinsteigerst in all die romantischen, schönen Situationen, die ihr miteinander verlebt habt. Na, ich weiß ja, dass ich ja eigentlich immer nur zweite Wahl bin und dass ich ihn irgendwie nie ganz zu fassen kriege, aber... Ja. Irgendwie ist es so, dass ich mich damit abgefunden habe und ich weiß nicht. Aber damit sollst du dich nicht abfinden. Du bist ein 21-jähriges junges Mädel, Nicole. Ja. Du hast doch das Recht darauf, einen ordentlichen Typ zu finden, für den du erste Wahl bist, so wie es umgekehrt auch der Fall ist. Und du sollst nicht irgendeinen Typ haben, der dich ausnutzt und für den du zweite Wahl bist. Damit darfst du dich doch nicht abfinden, Mann. Deswegen sage ich das so, deswegen. Hoffentlich hat er eine andere und hoffentlich erfährst du das auch, um dir die Augen wirklich endgültig zu öffnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du dich da so reingesteigert hast und dass sich all deine Gedanken und deine Gefühle immer zu, wie das Hamsterrad, immer um die gleiche Sache drehen, immer um ihn und immer in die gleichen Hoffnungskerben schlagen und so weiter. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist so schrecklich und so schwer, wenn man so verliebt ist. Und da muss man... Irgendwie nur, dass ich ein bisschen traurig bin oder dass ich irgendwie verliebt bin. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Das ist richtig, dass ich dann brechen muss und dass es richtig schlecht ist, dass mir schwindelig ist. Ja. Und das artet ja dann richtig in körperliche... So. Ja, glaube ich. Aber ich wehre mich immer so zu glauben, dass das alles so vom Himmel fällt und dass man überhaupt gar nichts machen kann als Mensch, wenn man verliebt ist oder wenn man in so einem Liebeswahn drin ist. Man kann da auch gegen angehen. Das ist zwar ganz mühsam, aber man muss es tun. Und man muss es auch wollen, vor allen Dingen erstmal. Ja. Und das willst du ja gar nicht richtig. Da ist nämlich der Knackpunkt. Ja, da hast du recht. Ne? Wenn du wirklich wolltest, dann bist du immer noch lange zwiegespalten und wirst auch lange noch Probleme haben. Aber dann wirst du kleine Fortschritte machen. Das ist immer so, einen Zentimeter nach dem Zentimeter schaffst du, von dem wegzukommen. Mhm. Aber du musst entscheiden, ich will von diesem Typ weg. Ich will nicht immer zweite Wahl bleiben, Nicole. Mensch, das ist doch der Satz. Ja, stimmt. Und du musst auch frei werden, für dass du auch eine neue Beziehung eingehen kannst. Du bist ja völlig blockiert durch diesen... Ja, ich habe auch viele Männer kennengelernt und da wäre schon was dabei gewesen, ja, wo sich vielleicht was Richtiges hätte daraus entwickeln können, aber von meiner Seite ging das nicht. Bist du sicher, dass der sich bei dir nicht mehr meldet? Ja, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es jetzt zu Ende ist. Ich glaube auch nicht, dass er sich bei mir meldet. Und das ist ja auch immer so, dann hat mich ja so oft versetzt oder er ist einfach nicht gekommen oder er kam 5 Stunden später oder es war halt immer so unregelmäßig, so wie er gerade Lust hat. Na, aber was hast du dich erniedrigen lassen, Nicole? Ja, ich weiß, das habe ich mir alles gefallen lassen. Ja. Und damit muss ja Schluss sein. Versprichst du mir, dass du auf keinen Fall diesen Mann anrufen wirst? Ja, ich verspreche es. Und versprichst du mir auch, falls der anruft, dass du sagst, nein? Genau, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn er anrufen würde. Die beiden Vorsätze musst du haben. Nur das ist die Grundlage, glaube ich, dafür, dass es dir besser geht. Dann geht es dir auch nicht von heute auf morgen besser. Aber es geht voran. Ja. Immer in Kombination mit dem Gedanken, dass der dich schlecht behandelt hat. Der hat dich schlecht behandelt. Ja, hat er. So. In diesem Sinne, Nicole. Will ich nichts mehr hören von Nicole und dem Fahrlehrer, okay? Ja. Sondern hoffentlich bald, vielleicht nach meiner Sommerpause, von Nicole und einer neuen Beziehung. Wenn ich ihm gesagt habe, dass ich mich in ihn verliebt habe oder dass ich ihn lieb habe oder dass ich ihn gern habe, dann hat er immer zu mir gesagt, ich soll nicht so eine Wörter in den Mund nehmen. Siehst du. Oder als ich ihm das erste Mal gesagt habe, dass ich mich in ihn verliebt habe oder dass da halt Gefühle von meiner Seite sind, dann hat er nur gesagt, oh je, so nach dem Motto, muss das jetzt sein? Was willst du mehr? Der Typ liebt dich nicht. Also schieß ihn in den Wind. In diesem Sinne. Okay. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss, Nicole. Marlene, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Marlene. Oh, ich freue mich ja endlich mal durchgekommen zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Ich denke immer, dich müsste man eigentlich klonen. Wir brauchen dich öfter. Ich hoffe nicht. Um was geht's denn, Marlene? Ja, also mir geht's darum, ich suche schon seit 10 Jahren einen Freund. Ja. Aber ich möchte einen impotenten Freund haben. Ich möchte zwar einen Freund haben, an den ich mich anlehnen kann, mit dem ich alles machen kann, viel Sport treiben. Ich tanze sehr gerne. Ich lerne zum Beispiel auch sehr viele Männer kennen, aber die sind alle auf Sex aus. Und da bin ich nicht mehr drauf. Das ist ja verrückt. Ich hatte ja vor ein paar Wochen die Sendung. Ja, die habe ich ja auch impotent. Und da bin ich ja nicht durchgekommen. Ja, und da war auch eine Frau, die genau sowas gesagt hat wie du. Ja. Hör mal, ich habe einen Mann gehabt, der war eigentlich nur auf sowas aus. Mhm. Ich habe eigentlich eine schöne Ehe mit ihm gehabt, aber er wollte einfach zu viel Sex von mir. Das heißt, er wollte ständig Sex. Und das kann eine Frau ja gar nicht geben, auch vor allen Dingen, wenn man Kinder hat und so, man hat ja auch viel zu tun. Mhm. Und dann ist er ständig zu anderen Frauen gegangen. Und als ich 40 war, bekam er von einer anderen Frau Zwillinge. Nicht? Also er ist immer gegangen. Er ist auch gegangen, als ich im Wochenbett lag. Also der konnte einfach nicht ohne Sex sein. Also du und ich habe mich immer so ausgenutzt gefühlt. Verstehe ich. Du bist also bedient von Männern, die Sex... Genau, das Wort bedient. Ja, das Wort ist das Wort. Jetzt suchst du seit so vielen Jahren einen Mann, der impotent ist. Ja. Heißt das, dass du überhaupt gar keine Lust mehr hast auf Sex? Also ich hätte wohl gerne so... schmusen würde ich ganz gerne. Schmusen und so ein bisschen Erotik? Ja, so ein bisschen, also du... Ich meine, das können ja impotente Männer durchaus bieten und leisten. Ja, ne? Ja, das würde mir auch vollkommen ausreichen. Aber ich erinnere mich an einen Mann mehr, der mich immer so anmacht und immer den Sex von mir will. Ich habe schon so viele Männer kennengelernt, also aber einen impotenten habe ich noch nicht gefunden. Ich erinnere mich an die Sendung Impotenz, dass diese Frau, von der ich gerade gesprochen habe, wirklich erzählt hat, wie angenehm das ist. Ja. Und wie toll sie sich das auch machen. Und wie schön auch letztendlich ihr Liebesleben ist. Ne? Die Zärtlichkeit, die Ähnlichkeit, die Erotik auch. Also das fände ich wunderschön, wenn ich so eine... Ich habe sogar mal versucht, eine Annonce aufzugeben in der Frankfurter Allgemeinen. Und das haben die allerdings abgelehnt. Religiösen Gründen. Aus religiösen Gründen? Aus seriösen Gründen. Habe ich religiös? Ja, aus seriösen. Also sie wären ein seriöses Blatt und das wollten sie nicht. Das würden sie nicht abgeben. Guck mal, wie komisch die Leute drauf sind. Ne? Ja, dann habe ich auch gesagt, ich sage, verändern Sie doch den Text. Mhm. Machen Sie doch irgendwie nur ohne Erotik oder sonst was. Ja. Nein, das haben sie abgelehnt. Also ist die FAZ dann doch ein bisschen sehr, sehr konservativ. Ja, ne? Ja. Und dann habe ich es gar nicht, habe ich mich nicht mehr getraut noch weiter. Du sagtest gerade, dass du viele Männer kennengelernt hast in der letzten Zeit. Wo lernst du Männer kennen? Ich gehe viel tanzen. Ich tanze furchtbar gerne und ich bin auch für mein Alter noch recht schlank. Ja. Also ich trage die Größe 40, also schön, aber relativ, wenn wir mal sagen. Noch ansehnlich, trotz vorgeschrittenen Alters. Und sehr vital, das merke ich so an der Art, wie du redest. Ja. Woher weißt du denn, dass diese Männer, die du kennengelernt hast beim Tanzen, nicht impotent sind? Ist da doch was gelaufen zwischen euch? Ja, ich habe mit einigen Männern habe ich Kontakt gehabt. Ja, man will die Männer dann ja auch kennenlernen, aber sie sind alle auf Sex aus. So sind die Männer. Die gehen nicht zum Tanzen, die Impotenten, glaube ich. Die wagen gar nicht sich an eine Frau heran. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Denn die schämen sich in gewisser Weise. Ja, natürlich schämen die sich. Und wie? Ich gehe mal davon aus, dass es einen hohen Prozentsatz von impotenten Männern gibt, vor allen Dingen auch in deinem Alter. Ja. Das ist aber so ein großes Tabuthema, dass die sich wirklich verstecken. Es kann sein, dass die gar nicht ausgehen. Ja, weil die Angst haben, wenn ich eine Frau kennenlerne, dann blamiere ich mich. Ne? Ja. Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist das Problem, wie kommt man Es gibt so viele, da könnte ich doch einen glücklich machen. Marlene, wo wohnst du? In welcher Gegend? Ich wohne am unteren Niederrhein. Am unteren Niederrhein? Ja, so in der Kevelacher Gegend. Ah ja, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Wo der Elch mal war. Ich überlege gerade... Weißt du, wo Goch ist? Wo der Elch ist? Ja, genau. Ja, in Goch, natürlich. Ich meine, es gibt ja nur auch andere Zeitungen als die FAZ. Du könntest ja vielleicht eine etwas... Ich habe keinen Mut mehr. Also die haben mich da so... Nee, also ich hatte das geschrieben und habe gedacht, die drucken das jetzt ab. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, also sie wären eine seriöse Zeitung. Und das würden sie nicht machen. Versuch's da mal bei der Konkurrenz, bei der Rundschau, bei der Frankfurter Rundschau oder bei der Süddeutschen Zeitung. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, wir müssen ja nur irgendeinen Typ für dich finden. Ja, irgendwie müssen wir... Also jetzt haben wir hier schon mal gut geplaudert. Ja. Und unterer Niederrhein, da wird es bestimmt ein paar impotente Jungs geben, die gut drauf sind noch und die dich kennenlernen wollen. Wie alt sollten die denn sein? Ja, also nicht viel älter als ich. Ne? Ja, also das muss ich ja nun nicht gerade so... einen Greis haben, also die dürfen ruhig jünger sein, aber impotent. Du bist, ich sag's nochmal, 62. Wie kannst du denn nach unten gehen? So 55 ist okay, ne? Ja, sicher. Sagen wir mal 55 und bis 65. Bis 65, das ist eine gute Spanne. Mhm. Ja, also das würde ich gerne, also da würde ich mich total freuen, wenn ich so ein Mensch bin. Ich bin sehr sportlich, ich fahre sehr viel Rad und mache Riesenspaziergänge, ich mache Jogging, ich tanze, und schwimme und mache Sauna und alles. Also viele Hobbys, eine Frau, die richtig im Leben noch steht. Richtig. Ja. Hast du Familie, hast du Kinder? Ich habe Kinder, ich bin ja schon Oma, ich habe ja schon Pubertiere. Natürlich, und Enkelkinder. Hast du Kinder, du hast es mir gerade auch erzählt, dass du Kinder hast, ja klar. Ja. Die haben auch nichts dagegen, wenn die Mama oder die Oma dann nochmal mit einem Neuen ankommt. Nee, die wissen auch, dass ich das öfter mal welche kennengelernt habe. Wir haben ja gerade über deinen Mann auch gesprochen. Seid ihr geschieden oder ist er verstorben? Wir sind geschieden seit 10 Jahren und zwar habe ich ihn verlassen. Mhm. Als meine Kinder aus dem Haus waren, habe ich meinen Mann verlassen. Ja. Bin ich aus unserem gemeinsamen Haus und dann hat er seine Freundin gehabt, aber nicht die Freundin, die Kinder mit ihm hat, sondern wieder eine andere. Noch wieder eine andere. Die war viel jünger. Jetzt haben wir viel über dich geredet. Jetzt müsstest du aber auch noch sagen, falls irgendjemand jetzt spitze Ohren bekommen hat, wie sollte denn der Typ so vom Charakter her sein? Wie sollte der Mann drauf sein? Außer, dass er impotent ist. Ja, also er müsste ein etwas höheres Niveau haben, also so... weiß ich jetzt auch nicht, wie ich mich da auf... Also einen gewissen Bildungsstandard, dass man über Politik, über Kultur reden kann. Dass man über alles reden kann, ja. Und die Interessen sind auch so, also ich interessiere mich eher für Natur und für Kultur als für Sport, Fußball zum Beispiel, weniger. Aber er dürfte Fußball gucken. Ja, natürlich. Weißt du, mich interessieren ja auch die Fußballspiele, die jetzt gelaufen sind, aber eigentlich nur die Resultate. Ja. Ich muss das nicht sehen. Nur die Resultate interessieren mich, ob Deutschland jetzt weitergekommen ist. Also das ist für mich interessant. Aber ansonsten auch Politik, ja, bin ich auch sehr interessiert. Also, ich hoffe, dass irgendjemand jetzt das mitbekommen hat. Ja, der vielleicht, und da würde ich dir gerne versprechen, dass wir da den Kontakt herstellen. Ja. Grundsätzlich finde ich das eine interessante Fragestellung und ein interessantes Problem, was vielleicht viele Frauen sich jetzt mit dir identifiziert haben und die das gleiche Problem haben und keine Lösung gefunden haben. Also ich finde das so schön, eine männliche Person in meiner Nähe zu haben. Wo ich nicht immer wieder diese Sex-Attacken. Also wenn uns das gelingen sollte, da euch irgendwie miteinander zu verknüpfen, werden wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, okay? Ja, schön. Also wir drücken alle die Daumen, dass es klappt. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir einen tollen Urlaub, aber nicht so lange. Naja, ich muss mich mal ein bisschen erholen. Ja, das ist wahr. Alles Gute, Marlene. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Gabi, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Gabi. Ja, ich habe ein Riesenproblem. Und zwar geht es darum, dass ich verheiratet bin, dass ich eine ganz beschissene Ehe hinter mir habe, dass ich aber immer daran gehangen habe und nicht ausbrechen konnte, obwohl mir jeder in meinem verwandten Bekanntenkreis sagte, das ist nicht gut für dich. Du hast eine Ehe hinter mir habe, aber du bist noch verheiratet. Ja, ich lebe auch mit meinem Mann zusammen, wir haben auch einen Sohn. Wie lange seid ihr verheiratet? 10 Jahre. Und warum ist die Ehe so beschissen, wie du sagst? Er ist schon handgreiflich geworden, nicht alltäglich, aber in weiteren Abständen. Mhm. Er hat gespielt, er hat mich mit dem Kleinen, wie der Kleine noch klein war, allein gelassen, ist rausgegangen, hat sich keine Gedanken um mich gemacht. Mhm. So, jetzt, wo der Kleine ein gewisses Alter hat, habe ich mir irgendwann so einen Computer angeschafft und habe angefangen zu chatten und bin irgendwie unheimlich frei dadurch geworden. Aber du hast nicht irgendwie angewandelt mit einem anderen Mann im Chat, oder doch? Ja doch, vom Flirten her auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch das Riesenproblem. Ich bin sehr ehrlich meinem Mann gegenüber. Habe ihm seit Wochen, sage ich ihm, ey, ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Und er versucht natürlich alles zu ändern und er würde sich ändern. Ich denke auch mal, dass er jetzt zuhört und ich bin nur in einem anderen Raum. Und es war auch seine Idee, dass ich anrufe. Wir wissen immer, wie es weitergeht. Es ist derartig heftig, Domian, wir hauen uns jeden Tag bald die Köpfe ein. Du liebst deinen Mann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das Liebe noch nennen kann oder Gewohnheit und trautes Heim, Glück allein. Dass ich vielleicht nur Angst vor Veränderungen habe. So wie du das Gespräch gerade eingeleitet hast, würde ich darauf deuten, dass es so ist, dass die Gefühle nicht mehr so positiv sind, wie sie vielleicht vor 10 Jahren mal waren. Sagen wir mal so, ich würde jetzt gerne leben, wie ich möchte, meine Freiheiten vollkommen genießen, ohne Rücksicht auf Verluste. Allerdings, der Gedanke, dass er gar nicht mehr da wäre, der macht mich krank. Aber das ist ja auch wiederum normal, wenn man 10 Jahre miteinander verheiratet war. Ihr habt sehr früh geheiratet, da warst du 20. Ja, genau. Ihr habt euch wahrscheinlich noch viel früher kennengelernt. Nee, wir haben sehr schnell geheiratet. Na gut, aber immerhin. Da passiert ja so viel und da hat man so viel gemeinsame biografische Dinge, an die man sich erinnert, wo man sich festhält. Das gibt ja auch einen gewissen Halt so im Alltag. Das ist völlig klar, dass man auch ein bisschen Angst bekommt, wenn sowas wegbricht. Aber ich finde immer ganz entscheidend ist, ob das Herz noch da ist, ob das Herz hundertprozentig bei der anderen Person ist. Also ich bin ehrlich und denke, dass es das nicht mehr ist. So habe ich es mir auch gedacht. Ob es sexuell ist oder Gespräche, ich bin nur noch genervt. Ja. Dann muss man, finde ich, muss man wirklich den Schritt machen. Vielleicht gelingt es einem sogar dann, nochmal in irgendeiner anderen Weise vielleicht nochmal einen guten Kontakt miteinander aufzubauen. Es klingt ja jetzt so, als wärt ihr so verzahnt und verbissen ineinander, dass da überhaupt nichts mehr an Entspannung, an schönem Leben, an Freude da ist. Ist so, ne? Ja. Wir waren jetzt auch extra, haben wir ein bisschen Urlaub gemacht, um zueinander zu finden. Wir hatten auch Spaß, wir können miteinander lachen, aber Es ist kein Kick da. Ja, und ich höre aus dem heraus, was du sagst, ich will mein eigenes Leben leben. Ich habe zwar Angst ein bisschen davor, aber ich will frei sein. Ist das so schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Auch wenn man ein Kind hat? Nein, ist es nicht schlimm. Ich finde es auch ehrlich. Ich finde, dass man das dann auch durchziehen muss. Und ich finde, dass dein Mann das auch dann akzeptieren muss. Aber er akzeptiert es ja nicht. Er wird es irgendwann akzeptieren müssen, in dem Moment, wo du gehst. Und je gelassener er jetzt damit umgeht, desto besser könnt ihr auch miteinander verkehren. Denn ihr müsst ja einen guten Draht miteinander haben, allein wegen des Kindes. Er kann dich ja nicht mit Gewalt in der Beziehung lassen, wenn du das nicht möchtest. Ich finde es nicht schlimm und ich finde es gut, wenn du das so offen sagst. Und ich finde es dann noch besser, wenn du den Schritt auch machst. Auch wenn das deinem Mann vielleicht jetzt nicht gefällt. Aber letztendlich ist es für ihn auch das Bessere. Denn er kann ja mit... Kannst du das mit meinem Mann klar machen? Kannst du ihm das nicht sagen? Jetzt pass mal auf, die Sendung ist vorbei. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich sofort wieder an. Okay? Okay. Tschüss. Ciao. In der Technik. Kerstin Klinger, morgen sind wir auch wieder. Eine Radio 1 live. 3 Uhr vom Hessischen Rundfunk, hören Sie Nachrichten.